Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir haben heute mal wieder das schöne Thema How to AI. Und ich weiß inzwischen auch, dass ich meinen rechten Arm heben muss, um nach links auf meinem Bild zu zeigen. Es ist faszinierend, wie lernfähig ich in meinem Alter noch bin. Wir wollen heute auch ein bisschen was lernen von der Susanne Krüger, die ich seit 2010 kenne, das weiß ich zufällig, oder 2009 vielleicht sogar. Aber also Pi mal Daumen können wir gleich erklären. Und die hat nämlich mit KI-Hilfe ein Buch geschrieben und füttert Magazine, die sie selber rausgibt und so weiter und so fort. Und wir streifen auch noch das schöne Thema Neurodiversität. Vielleicht werden auch KIs neurodivers, wer weiß, irgendwann. Da habe ich auch so eine Theorie, die kann ich hier vielleicht mal auswalzen. Hallo Susanne, wer bist du und was machst du? Moin, ja, das Moin steht für mich auch, dass ich im Herzen Nordlicht bin, nicht gebürtig, aber immer weiter Richtung Norden gewandert. Und im Moment lebe ich im mittleren Nordfriesland, nahe Husum. Wir haben dort 2018 ein historisches Bauernhaus gekauft, haben das saniert. Das ist so ein bisschen unser bautechnisches Lebenswerk an der Stelle. Und ja, und so bin ich eben über ganz viele verschiedene Stationen durch Deutschland gewandert, aber eigentlich von der Tendenz her immer weiter Richtung Norden, weil mir im Herzen einfach das Meer und die Seefahrt steckt. Das ist doch schön. Ja. Wir haben ja auch unser Blut hat ja dieselbe Salzkonzentration wie das Meer. Und ich habe jetzt auch gelernt, man soll Pasta immer so weit salzen, also wenn man sie kocht, dass es ist, als wenn das Wasser Meerwasser wäre. Und das ist ziemlich viel Salz, habe ich dann festgestellt. Also ich kann mich da noch nicht so ganz durchringen. Aber irgendwas mit uns und dem Meer ist da. Ne? Also. Definitiv. Also ich habe keine Historie, in der man sagen könnte, ich habe Seefahrer in der Familie oder irgendetwas. Das ist irgendwann einfach mit reingekommen. Und ich habe ja mit 14 damals bin ich in eine Ferienfreizeit gesteckt worden, gar nicht so freiwillig, und habe aber damals das Segeln gelernt in Holland, also nördlich vom Eiselmeer oder nordöstlich vom Eiselmeer, und kam so infiziert wieder, und das hat mich bis heute gepackt. Und im Laufe der Jahre wurden die Schiffe dann größer, also von kleinen Booten sind wir dann gewechselt bis auf historische, oder bin ich gewechselt bis auf historische Großsegler. Das größte Schiff, was ich Okay. verantwortlich als Nautikerin mitgefahren bin, hatte 65 Meter und drei Masten. Okay, das ist dann schon ein richtig, das ist dann schon kein Boot mehr, sondern ein Schiff, oder? Alles ab 20 Meter heißt offiziell Schiff, genau. Genau. Und ich bin viele Jahre in einem Verein gefahren, habe an der Segelschule allerdings dann klassische Yachten auch als Ausbilder gearbeitet. Aber dieses ganze Seefahrtsthema steckt mir wirklich im Blut, in der Zelle. Und ich habe irgendwann gemerkt, wie sehr Teile, die aus der Seefahrt kommen, mit dem Business zusammenpassen. Also Abläufe, Strukturen, Prozesse. Und daraufhin habe ich irgendwann gesagt, Mensch, das ist etwas, das macht dich wirklich einmalig. Und deswegen habe ich diese Seefahrtsmetapher immer wieder mit drin. Aber nicht nur die, aber da kommen wir noch zu. Genau. Jetzt erzählen wir noch kurz, bevor alle total gespannt sind, wie man mit KI Bücher und Magazine füttert, erzählen wir noch kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Du bist mir nämlich empfohlen worden vom Joachim Rumor, beziehungsweise der hat mal erzählt, dass er eine total tolle Reiseorganisatorin hat, die alle seine Reisen organisiert. Wenn der dann mal, da ist er immer von Hamburg nach München geflogen, um da auch Seminare zu geben und so weiter und so fort. Und dann hatte ich 20 für 2010 im Frühjahr und im Herbst. Ich glaube, beim Herbst warst du eventuell nicht mehr in. Nee, da warst du nicht involviert, weil da waren wir komplett versorgt. Aber im Frühjahr hatte ich ein verhältnismäßig komplexes Reiseproblem, weil wir mit ein paar Bloggern nach Santorini bzw. nach Athen geflogen sind. Und das Problem war, die Blogger, die sind jetzt nicht alle irgendwie in Hannover oder in München oder sonst wo aufgelaufen, sondern die einen flogen irgendwie ab Hannover, ab Berlin, ab, keine Ahnung, Düsseldorf, War gut verteilt, ja. München und so weiter und so fort und zwei da und drei da. Und wir wollten, glaube ich, in einem Zeitslot von 2 Stunden in Athen ankommen. Und dann habe ich gesagt, nee, das organisiere ich nicht selber, da werde ich wahnsinnig. Und dann habe ich gesagt, Susanne, mach. Ja, und Susanne hat gemacht und es hat funktioniert. Wir sind alle halb, also zumindest wenn da welche, ich glaube, es waren zwar welche verspätet, aber das lag definitiv nicht an dir, sondern ich glaube, also ich habe es aber auch nicht mehr. Ich Ist habe ja auch reichlich lange geblockt, her, aber das genau. glaube ich Ja. dann nicht. Aber ich glaube, es kamen welche nach. Aber das ist ja dann immer mal so ein Thema. Aber das hat ziemlich gut funktioniert und wir sind alle wieder. Und ich glaube, ich bin ab München hingeflogen und nach Friedrichshafen zurück oder so. Also lauter solche wilden Geschichten Naja, was immer möglich ist, ne? was immer möglich war, Susanne, möglich gemacht. So, aber Susanne, erzähl mal, wie du oder was du inzwischen primär tust und wie KI da reinspielt. Also KI ist vor 2 Jahren dazu gekommen. Mein Wandel war einfach, dass ich irgendwann gemerkt habe in der Touristik, da spielten auch gesetzliche Veränderungen eine Rolle, dass ich merkte, ich habe so eine Aufbruchstimmung. Und ich habe noch sehr lange, wirklich bis vor kurzem, das Thema durchgezogen, rein Businessreisen. Und habe noch 2 größere Firmen gehabt, die ich betreut habe. Und die habe ich dann, also immer, wann die unterwegs sein mussten, entsprechend wie bei dir oder bei euch damals das Ganze organisiert. Aber Corona, wir wissen es alle, war natürlich absolut eine Zäsur. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, jetzt ist wirklich Zeit, was anderes zu machen. Und ich habe dann quasi mit Beginn Corona und auch dem Wechsel nach Nordfriesland, das fiel alles relativ zusammen, habe ich geguckt, was bewegt mich eigentlich, was macht mich aus, was möchte ich gerne machen. Und natürlich war das Thema Online-Business damals interessant, weil wir ja alle nicht durften und nicht anders konnten. Und viele, viele Stationen hinter mich gebracht, gute wie nicht so tolle, und habe unfassbar viel gelernt, sitze also heute auf einem Mega-Berg von Wissen und hatte aber eben diese große Schwierigkeit, die viele Solo-Selbstständige haben, das Thema, wie bringe ich es nach draußen? Und da spielen natürlich viele eigene persönliche Muster eine Rolle, übernommene Dinge, anerzogene Dinge, die einen geprägt haben. Und ich wollte aber nie, auch wenn ich das Thema Spiritualität durchaus bei mir mit drin habe, ich wollte aber nie ausschließlich in diese Richtung gehen. Und ich wollte auch nie der Coach sein, der irgendwie sagt, ja, dann musst du nur das und das machen und dann wird das irgendwie ganz toll. Weil ich es nämlich selber erlebt habe, solche Versprechen, und ich habe festgestellt, im Regelfall funktioniert es nicht. So, und so habe ich mich auf die Suche gemacht und bin dann über eben verschiedene Stationen, also wir sprechen ja, du hattest ja das Thema Neurodiversität auch angesprochen, über verschiedene Stationen dazu gekommen, herauszufinden, was eigentlich mit mir los ist. Also bin ich irgendwie falsch? Das System konnte ja nicht falsch sein, davon geht man ja immer aus. Das System ist immer das Ja. System, ja, das ist so, wie es Und ist. genau, und dann habe ich eben geguckt, was ist eigentlich in mir, an mir, was ist an mir anders und warum funktioniere ich anders und warum kann ich nicht mal eben einfach irgendwelchen Vorgaben folgen, sondern warum mache ich mir das vielleicht so schwer oder wieso fällt es mir so schwer? Naja, und das Thema Hochsensibilität, also dieses extreme Wahrnehmen von Dingen, 1000 Antennen auf dem Kopf, die ständig auf Empfang sind, sehr emotional Dinge wahrzunehmen, auch wahrzunehmen von anderen vor allen Dingen und erstmal ler zu lernen, was ist das eigene und was gehört zum anderen und dann vielleicht auch mal zu sagen, nee, sorry, aber hier ist hier gerade kein Bedarf, behalt das mal bei dir. Dann kam das nächste dazu, das Thema Spiritualität, also die Hochsensitivität. Ich nenne es auch immer ganz gerne so das Wahrnehmen hinter dem Vorhang, Dinge zu ahnen, zu spüren, plötzlich eine Antwort im Kopf zu haben auf eine ungestellte Frage. Das ist durchaus auch belastend, vor allem wenn man überhaupt keine Idee hat, wie das entsteht und was man damit machen soll. Und wenn man sich dann wenn man in dieser schwammigen Situation ist, sich nicht entscheiden kann, was mache ich eigentlich damit? Also schiebe ich es weg, nehme ich es bewusst an, mache ich noch mehr draus? Und das war eine echt, echt anstrengende Phase. Und ich kenne viele Menschen, bei denen ich diese Hochsensitivität wahrnehme, die sich der aber gar nicht bewusst sind und genau in diesem komischen, modderigen Teich auch noch herumwarten. So, und Thema Hochbegabung kam bei mir dann auch noch irgendwann auf den Schirm. Damals wohnte ich noch in Hamburg, habe ich eine tolle Gruppe von Menschen kennengelernt, die sich mit dem Thema über eine Art Stammtisch beschäftigt haben. Da konnte jeder hin, ob getestet oder nicht. Und dass, wenn du dann in einer Umgebung bist mit Menschen, die auch dieses Thema haben und ihre Auswirkungen ganz ähnlich denen sind, die du selber hast, dann fühlst du dich auf einmal gesehen, angenommen und das ist so ein bisschen Ankommen. Und das schafft irgendwann auch bei den meisten den Mut, einen Test zu machen. Und dieser Test ist gar nicht, damit ich mir irgendwas an die Wand hängen kann, sondern einfach nur dieses, okay, ich habe es verstanden, das trifft bei mir zu und jetzt kann ich damit arbeiten. Und das habe ich also auch erst im höheren Erwachsenenalter gemacht. Das ist also wirklich erst 4 Jahre etwa her. Naja, und wirklich vor 2 Wochen bin ich über LinkedIn über einen Post auf das vierte Teilthema gestoßen, die Hochkreativität, und die sich dann häufig aus anderen Faktoren zusammensetzt, also wie so ein Konglomerat ist. Und da habe ich gedacht, hey, okay, kannst du immer einen Haken dran machen, das bist total du. Und ich habe immer versucht, diese hohe Kreativität, die manchmal echt überschäumt, zu unterdrücken, weil sie für die anderen nicht kompatibel waren. Die konnten meinen Gedanken, meinen Bilderwelten und so weiter schwer folgen. Und die vier Punkte, das ist genau das, was ich dann auch als Zielgruppe angenommen habe und gesagt habe, mit diesen Menschen möchte ich gerne arbeiten. Und ich bin jetzt noch dabei, weil das eine Entscheidung der letzten Monate ist, wirklich alles auch inhaltlich bei mir umzustellen, weil ich ganz klar weiß, die Menschen brauchen ganz dringend eben dieses Ankommen, dieses Gesehenwerden. Und das ist etwas, was jetzt bei mir auch im Herzen angekommen ist. Vorher bin ich halt immer irgendwie, ja, man sollte dies oder jenes tun, gefolgt. Ja. Also wir sagen vielleicht noch ganz kurz, zu diesem Spektrum gehören natürlich auch Autismus und ADHS und so weiter und Geschmacksrichtungen davon, mit denen du dich aber explizit nicht beschäftigst. Ich habe da keine Ja, also Ausbildung, genau, und ja. deswegen, also ich bin davon auch nicht betroffen nach meinem jetzigen Stand, und deswegen habe ich auch gesagt, ich versuche nicht etwas überzustülpen, was gar nicht meine Welt ist. Und ich weiß einfach, weil ich etliche Menschen mit ADHS oder ADS dann eben oder eben auch Autismus-Spektrum kenne, dass ich gesagt habe, da sind so spezielle Dinge nochmal, da kann und will ich gar nicht rangehen. Also sie können. Fällt mir gerade eine Person ein, die ich eben kenne, die auch neurodivers ist und die hat dazu noch so eine Synästhesie, also die sieht Farben, die sieht Musik als Farben. Ja. Ich hab das mit dem Schreiben. Wenn ich an Worte denke, dann habe ich sozusagen so eine virtuelle Feder, die bei mir die Sachen aufschreibt. Also ich sehe schon ganz, ganz lange, aber ich sehe dann einfach die Worte geschrieben. Das ist bei mir aber nicht so stark ausgeprägt. Aber ich weiß eben von Menschen, die ja Farben mit Zahlen verbinden oder mit Noten verbinden und so weiter. Und wenn du es weißt, kannst du es als Geschenk annehmen. Wenn du es anderen erzählst und du weißt nicht, was dahinter steckt, und die sagen, du spinnst ja, und das ist ja oft eine Reaktion, dann tut das verdammt weh. Mir war damals, das haben wir jetzt nicht vorbesprochen, wenn du das nicht weiter besprechen willst, sagst du dann Bescheid. Mir war damals nur eins aufgefallen, eine Kleinigkeit, wo ich dachte, was ist denn da los? Und zwar der griechische Vertragspartner, Auftraggeber, also der dich dann eigentlich bezahlt hat, der lief unter einem Spitznamen. Ich weiß nicht mal mehr, ich glaube Dimitri oder ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, der hat den Spitznamen. Und du hast dich aber geweigert, diesen Spitznamen zu verwenden, sondern weil wir hatten dann auch einen Call irgendwie und das war, glaube ich, ohne Video damals noch. Mit Und wir hatten Sicherheit, ja. einen Call und er meinte ja so und so und du sagtest irgendwie, du heißt aber so und so und er so ja. Und dann hast du gesagt, dann nenne ich dich jetzt so und so. Also du hast dich sozusagen geweigert, den Spitznamen zu verwenden. Und dann dachte ich, was ist denn da los? Ja. Und das kann natürlich professionelle Gründe auch gehabt haben, dass du nicht versehentlich einen falschen Namen irgendwo einträgst, wobei der gar nicht flog oder so. Oder ich weiß es nicht mehr, aber da dachte ich dachte halt nur kurz, okay, ja, also hat mich jetzt nicht irgendwie für oder gegen dich eingenommen, aber ich dachte, kann man machen, ja, also, aber, ja, also, kannst du das irgendwie, hatte das damit zu tun, dann mit dem Komplex oder? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das damals gemacht habe, aber ich weiß, dass ich das an anderen Stellen schon gemacht habe. Also insofern kann das durchaus zutreffen. Es ist bei mir so ein, ich nehme Menschen wahr in einer bestimmten Art und Weise. Und wenn ich das Gefühl habe, dass dieser Name sie nicht beschreibt, dann geht bei mir was nicht zusammen in mir. Und dann nehme ich halt den anderen Namen. Und ja, es hat natürlich auch immer, wenn man den Verstand dazu nimmt, eine professionelle Komponente, dass man dann nicht, keine Ahnung, Häschen zu jemandem sagt, und wenn der sich 10-mal so nennt. Ja, das würde ich im beruflichen Kontext nicht machen, das würde ich nicht mal privat wollen. Also wenn das Leute untereinander tun, meinetwegen, aber nicht, dass ich genötigt werde, jemanden so zu nennen. Ja, ich glaube, es war dann irgendwie ein englische Variante halt seines griechischen Namens oder so, ja. Also Und da weist das Gedächtnis eine Lücke auf. naja, genau. Aber das war mir damals aufgefallen. Das ist mir auch Okay. irgendwie geblieben, wo ich dachte, Spannend. okay, ja, aber Sonst wäre mir jetzt nichts aufgefallen, ne? Außer dass alles super lief. Gut. Und dann hast du irgendwann vor 2 Jahren angefangen, gleichzeitig mit Notion und mit KI zu arbeiten, als Notion selber noch keine KI hat. Vielleicht können wir mal kurz noch über diese abstrakte Ebene reden. Ich finde es gerade ein bisschen irritierend, dass also jedes Tool oder jede Plattform sagt, ich habe jetzt auch eine eigene KI, bitte benutze meine. Ja, während das ja vielleicht generell so ist, dass man halt vielleicht sein präferiertes Tool hat, wo man vielleicht auch ein Premium-Abo hat, wenn man nicht gleich, wie manche Leute, irgendwie 5 Tools 10 bis 20 € im Monat entgegenschmeißt. Und eigentlich ja dann mit dem Tool arbeiten möchte, für das man, wo man vielleicht ein qualitativ besseres Level hat oder so. Was hältst du von dieser Marotte jetzt in alles KI noch mit einzubauen? Naja, zum Teil ist es sicherlich dieser Hype zu sagen, wir haben jetzt auch KI oder AI mit drin. Zum anderen bei Notion jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt wirklich auch erst vor einer guten Woche mein Paket abgegradet. Also ich hatte sowieso diese Pro-Version mit mehr Speichermöglichkeiten und so weiter, weil ich absolut intensiv damit arbeite. Aber ich habe erst vor kurzem jetzt abgegradet auf die Version mit der KI drin. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn ich Zoom-Calls mache, also sie hatten das so ein bisschen angefüttert, man konnte das also kostenfrei quasi nutzen. Wenn es mein eigener Zoom-Account ist, ich kann dann mitschreiben lassen oder mithören lassen. Und ich habe noch kein anderes Tool gefunden, was so fantastisch, außer gut gepromptet hier ChatGPT, von sich aus quasi eine Zusammenfassung schreibt, eine Gliederung schreibt, wenn es um Aufgabenstellungen geht, die irgendwann im Call erwähnt werden, die stehen unten drunter als Aufgaben, gesammelt. Und das ist so eine Erleichterung und Das ist diese natürlich roundabout 10 cool. Euro im Monat, die dieses Upgrade kostet, mehr als wert. Also wenn ich das jetzt erst wieder, ich sag mal, ich habe die Audio, dann muss ich die ja transkribieren lassen, weil ja ChatGPT zum Beispiel bisher keine Audios verarbeitet. So, das heißt, wenn ich die transkribiert habe, habe ich ein mehr oder minder gutes Ergebnis. Ich habe dafür auch ein KI-Tool, was sonst. Aber ich muss es halt wieder rüber kopieren und dann muss ich es ChatGPT geben. Ist es zu lang, habe ich Unschärfen drin, dann muss ich es vielleicht splitten. Und Notion Wenn du macht das. splittest, wird es auch nicht besser, weil Vielen ja, Zusammenhänge. das Genau. Aufmerksamkeitsfenster dieser KI ja auch limitiert ist und so weiter und so fort. Ja. Also ich lasse ja immer KI-Zusammenfassungen von diesen Videos hier machen und das läuft auch über ChatGPT, es läuft noch über ein anderes Tool, das glaube ich HANA oder so ähnlich heißt. Das hängt sich da dazwischen. Wobei das funktioniert gerade bei mir nicht mehr, aber das ist auch nicht paid, sondern ich habe momentan nur Premium ChatGPT, weil es meine Tochter noch braucht und bin jetzt eigentlich auf Perplexity gewechselt, weil man da halt auf mehrere Premium-Plattformen dann Zugriff hat. Aber wie auch immer, und ich lasse das Ding dann auch immer Zusammenfassungen machen und ich war total überrascht. Also ich hoffe, ich denke heute auch wieder dran. Am Schluss von einem Video sage ich dann immer, die Leute sollen uns 6 Sterne und 2 Daumen nach oben geben. Und wenn nur ein Daumen nach oben und und 5 Sterne gehen, wäre das auch okay. Es war jetzt unfair, das zu erzählen, während du trinkst. Aber ich dachte, ich hoffe, es geht gut. Alles gut. Und dann, und das, was mich da total fasziniert hat, war, dass in der KI-Zusammenfassung stand, das sei ironisch. Ja. Und da habe ich gedacht, wow. Ja. Also, ja, anstatt dass er sagt, der hat da einen Fehler gemacht oder so, ja, also könnte ja auch sein, weil 6 Sterne gibt es ja nicht oder so, außer bei manchen Hotels. Aber ja, das hat mich schon fasziniert, ja. Und bei Videos, aber der macht es auch vom Transkript, also der nimmt das YouTube-Transkript. Und macht es auch nicht vom Audio, sondern macht es vom Genau. Transkript. Und er hat es vom Transkript erkannt. Also er konnte nicht jetzt irgendwie an meiner Stimmfärbung, die sich vielleicht verändert hat, wenn ich was ironisch sage, das entsprechend erkennen. Ja. Also ich bin super, super fasziniert, was sich in diesen jetzt knapp 2 Jahren entwickelt hat an Möglichkeiten, an Erkennen. Und wenn wir gleich noch so ein bisschen zu dem Thema ja übergehen, wie schreibe ich damit Magazine und ein Buch? Genau. Also was man machen kann, was heute möglich ist, was in der Anfangszeit, also sowohl, weil mir natürlich Kenntnisse fehlten, aber auch vom Vermögen des Tools her noch nicht drin war. Also was heute geht, ist unglaublich. Lass uns mal noch kurz zu Notion gehen, weil vielleicht nicht alle, die das hier hören, wissen, was Notion ist und jetzt schon total irritiert sind, wovon wir da reden. Es gibt noch ein paar andere. Mein Sohn steigt gerade bei Obsidian ein und wie er das auch zwischen Handy und Rechner synchronisiert kriegt. Allerdings vor allem fürs Thema Roleplaying, also Pen and Paper Roleplaying, wo er mastert. Notion ist auch so eine Kategorie von Tool. Ich glaube sogar Microsoft hat ein Tool, wo ich jetzt wieder vergessen habe, wie es heißt, das sowas Ähnliches auch kann. Aber erzähl doch mal, was das Spezielle an Notion ist gegenüber jetzt einfach, ich habe einen Haufen Dokumente in einem Ordner oder so. Also Notion wird gerne mal als Second Brain, also als zweites Gehirn bezeichnet. Und das ist für mich tatsächlich ein Stück ausgelagertes, total strukturiertes Gehirn. Und Notion ist sehr einfach aufgebaut im Grundsatz. Und dann gibt es eine Menge magische Sachen, die man machen kann. Und dann ist es, wenn dann jemand das da einsteigt und das am Anfang alles sieht, dann ist er total überwältigt. So ging es mir also auch. Und das Einfache ist, Notion hat das Prinzip, alles, was ich öffne, ist quasi eine leere Seite, also wie ein blanker Notizzettel. Und da kann ich alles draufpacken, wie jetzt bei einer Collage. Da kann ich ein Bild sozusagen hinkleben, da kann ich ein Video hinkleben, da kann ich Texte hinkleben, ich kann das gliedern, strukturieren, ich kann da andere Dinge drin vernetzen, also verlinken. Und diese vielen Möglichkeiten, die dann da sind, die machen es unglaublich vielseitig, also anpassbar auch auf die eigenen Bedürfnisse. Und da ist genau die Krux und gerade bei den neurodiversen Menschen die Krux, die Struktur oft ablehnen, weil fremde Strukturen ihnen nicht zu ihnen passen. Aber Struktur ist für uns überlebenswichtig. Also wir brauchen Leitplanken, also ich nenne es bewusst immer Leitplanken, so dieses, wir können uns da drin bewegen, aber wir brauchen das, weil wir sonst ständig sozusagen runterfallen. Und dann sind wir mit unseren Gedanken an tausend Stellen und die Arbeit, die eigentlich gemacht werden soll, die kommt da nicht so gut voran. Deswegen habe ich wirklich Jahre nach einem System gesucht. Ich habe auch andere Systeme genutzt. Also gefühlt habe ich so an die 100 verschiedene Methoden und Ähnliches ausprobiert. Alle haben ihre Vorteile, aber sie hatten einen Nachteil, sie passten für mich nicht. Ich brauchte also ein System, was wirklich anpassbar war auf meine Bedürfnisse. Und dann hatte ich das Glück, es gab mal so ein kleines Sommercamp, die ersten Sachen mit Notion, die ersten Schritte. Und daraufhin hatte ich dann die Möglichkeit einzusteigen und habe mich dann ausprobiert mit ein paar Vorlagen. Eine, wie gesagt, die hat dann erstmal 2 Jahre fast oder 1,5 Jahre gelegen, weil sie super ist, aber komplett überfordernd. Und dann habe ich einen Kurs mitgemacht, einen deutschsprachigen Kurs, was wirklich das erstmal erleichtert hat, weil man es einfacher versteht. Und das hat mir die Welt zu Notion wirklich eröffnet. Und die zweite Magie, die Notion hat, sind die sogenannten Datenbanken. Und jetzt bitte nicht an irgendwie Programmierung und sonst was denken. Die sehen so ein bisschen aus wie Excel-Tabellen. Und diese Seiten, von denen ich gerade sprach, die kann man in solche Datenbanken packen. Und der magische Faktor ist, dass ich diese Datenbanken, dass ich mir davon, von dieser Basis, verschiedene Ansichten bauen kann. Also zum Beispiel, ich will mir aus der Datenbank einen bestimmten Filter nur was Bestimmtes anzeigen lassen. Dann kann ich diese Ansicht bauen und kann die an jede andere beliebige Stelle in Notion packen. Ich kann Dinge untereinander verlinken wieder. Das heißt, ich trage eine Sache einmal ein und über die Verlinkungen muss ich nicht mehrere Stellen pflegen und möglicherweise aktualisieren, sondern ich kann mir das direkt holen. Und so habe ich dann mit dem System, was ich über den Kurs kennengelernt habe, das erste Mal mir eine Struktur schaffen können, die mir wirklich Entlastung bringt. Also ich habe das mal so ein bisschen aufgeschrieben. Meine Suchzeiten sind innerhalb weniger Wochen um rund 60% runtergegangen. Und da war noch lange nicht alles drin. Und auch heute ist es so, bestimmte Dokumentationen, die man halt so irgendwo auf dem Rechner hat oder in der Cloud, die sind noch nicht in Notion. Aber ich bin dabei, es immer wieder und immer weiter zu übertragen. Und du Ist ja so sagtest. ein, ja, also bei Textbausteinen sage ich den Leuten immer, wenn du was zum zweiten Mal schreibst, dann solltest du zumindest drüber nachdenken, ob du da Ja. einen Textbaustein anlegen willst, zum Beispiel jetzt in so einem Tool wie Phrase Express Ja, oder TextExpander, oder genau. Text Expander. Früher gab es Text Expander auf Mac und Phrase Express auf PC und inzwischen gibt es, glaube ich, beides bei beiden, ja, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und es Also gibt dann Phrase halt Express Text, gibt es zumindest für beides, ja, es genau. gibt Also Phrase Express gibt es für beide, ja. Und ich meine, TextExpander inzwischen auch. Und dann hat man halt sowas wie die Textbausteine, die man vielleicht aus Word kennt, aber man hat sie halt überall. Und das Genau. ist halt das Coole, weil man doch häufig man schreibt was in LinkedIn, man schreibt sonst wo. Und wenn ich dann eine Beschreibung brauche, wie jemand zu mir fährt und wo er parken soll auf meinem Gelände da und so weiter, dann ist das ist sowas hilfreicher. Und dass man es halt überall hat. Und wie gesagt, Prinzip, immer wenn man was das zweite Mal anfasst, kann man zumindest überlegen, ist es vielleicht elegant, wenn ich mir dazu einen Textbaustein oder jetzt in dem Fall, wenn ich das zweite Dokument zum zweiten Mal brauche, macht es dann vielleicht Sinn, das in mein Notiztool oder eben in mein Tool wie Notion einzuziehen. Wie gesagt, gibt noch Obsidian an sich. Dann gibt es noch The Brain. Ja, das ist aber sehr visuell. Das ist Geschmackssache. Also das ist dann wirklich wie eine riesige Mindmap. Und da gibt es also verschiedene Tools. Und da muss man sicher das Tool finden, was zu einem selber passt. Und man muss das Tool dann benutzen, was zu einem passt. Also ich habe jetzt kürzlich auch gedacht, ich könnte jetzt mal wieder, vielleicht auch angeregt durch dich, könnte mein Notion mal wieder anschauen. Und ich dachte eigentlich, ich hätte, oder war es Obsidian, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall wollte ich es mir wieder anschauen. Und dann wollte ich mir auch anschauen, weil ich hatte mir das so angelegt, dass sowohl mein Handy auf ein Verzeichnis bei Google Drive zugreift, als auch das Obsidian auf dasselbe Verzeichnis zugreift, sodass ich es automatisch synchronisiert habe. Aber ich habe es nicht mehr hingekriegt und ich habe den dumpfen Verdacht, dass die das halt auch machen, damit du dann eine bezahlte Version dir anschaffst. Ja. Und ich finde immer, so ein Tool sollte unbezahlt so nützlich werden, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt bin ich so weit und zahle einen Betrag X im Jahr. Ja. Ja, es ist immer eine Gratwanderung tatsächlich. Also ich bin immer froh, wenn es ein Tool gibt, was man erstmal ausprobieren kann. Ne. Und zwar nicht bitte nur 7 Tage, denn in 7 Tagen kommst du im Regelfall gar nicht so weit, dass Ne. du sagst, jetzt passt es oder passt es Ne, nicht. das sage ich einem, oder einen Monat. Das Ja. nützt mir nichts, weil ich weiß nicht, habe ich in dem Monat Zeit und vor allem weiß ich nicht, kann ich innerhalb dieses Monats wirklich entscheiden, ob das für mich nützlich genug Genau, ist. also wenn es dann ein Abo-Modell ist und man kommt wieder raus, ist es gut. Aber wenn du natürlich Ne. dann eventuell gleich längere Verpflichtungen hast, ist es nicht so schick. Ne. Aber dieses ganze Arbeiten zum Beispiel mit Notion oder eben den anderen erwähnten Tools, also das, ich sagte ja schon, wir brauchen wirklich eine Struktur. Und das ist das, was aber egal mit was du arbeitest und auch wenn es Zettel auf dem Tisch sind oder eine Excel-Tabelle oder sonst was, du musst dir vorher darüber klar sein, was ist das Ziel, wo willst du hin, was willst du erreichen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte einfach Dokumente nicht mehr suchen müssen, dann brauche ich halt eine Struktur, die mir solche Dokumente so auflistet, ob nun mit Inhalt drin oder nur Verlinkung, ist auch erstmal egal. Aber dass ich einfach weiß, ich brauche eine Struktur, dass ich diese Dokumente finde. Ich brauche vielleicht auch eine Liste. Also ich bin schon so ein bisschen ein Tool-Nerd. AppSumo ist da mein Tod immer. Und haben also da eben viele Sachen ausprobiert. Und ich habe mir einfach irgendwann also Datenbank in Notion angelegt mit den Kerninformationen zu dem Tool. Und da steht ja zum Beispiel auch drin, ist es vielleicht etwas mit einer Subscription, also sprich einer wiederholenden Zahlung. Und das wiederum ist übernommen in die Finanzübersicht, damit ich einfach weiß, wenn ich die Daten da drin habe, das kann ich verlinken, eine Finanzübersicht, in welchem Monat steht was an, damit eben keine Überraschungen kommen, so nach dem Motto, oh Mist, da waren jetzt gerade mal X Euro fällig. Ja, Ja, das weiß man ja immer oder ganz es hat gerne. sich wieder um ein Jahr verlängert oder ja, Genau, und also kostet solche dann Sachen. 100 Euro oder sonst was, ja. Ja, genau. Und das ist für mich wirklich smartes Arbeiten. Und das finde ich so wichtig, gerade für Solo-Selbstständige. Denn auf unseren Schultern lastet ja alles. Also wir sind ja wirklich der Konzern in uns selber drin mit allen Ja. Aufgaben. Und Ja. wenn wir da nicht eine gute Grundlage haben, ein gutes Fundament haben und dann Prozesse haben, die zu uns passen, also keine, die uns in irgendetwas hineinzwängen, bei denen wir sagen, uah, ich habe schon wieder Willen, wenn ich dran denke. Ja. Ja, sondern dass sie sagen, okay, das gehört dazu, das muss im Business gemacht werden, aber wenn ich es mache, dann hat es zumindest für mich so viel unterstützende Wirkung, was ich da aufgebaut habe, dass es mir leicht fällt. Gut, lass uns mal ins Konkrete gehen. Wie sieht das aus? Oder du hast, glaube ich, auch Beispiele vorbereitet, vielleicht passen die dazu. Aber wie sieht das jetzt zum Beispiel aus? Du hast ja mit dem Thema Magazine angefangen, die du betreust. Hast du dazu ein Beispiel oder willst du uns ein anderes zeigen? Also ich habe ein Beispiel auch vorbereitet, wie ich das mit dem Buch gemacht habe, mit dem Ja, E-Book. ja. Zu den Magazinen, das ist relativ einfach erzählt. Also du brauchst auch da, weil du da natürlich viele verschiedene Artikel hast, die du da reinpackst. Du hast Ja. ja eine Grundstruktur, du hast ja Abschnitte, Rubriken und so weiter. Du musst es ja irgendwie für dich verwalten, damit du Ja. das wiederfindest. Und so habe ich da angefangen, mir da selber eine Datenbank zu bauen, damit ich das irgendwie machen kann. Und es ist tatsächlich so, das war dann die Vorerfahrung, die ich mitbrachte in Notion, dass diese Datenbank heute mich noch begleitet. Also ich habe sie ein bisschen abspecken können, weil ich bestimmte Angaben gar nicht brauche, die ich am Anfang dachte, dass ich sie brauche. Da habe ich einfach was rausgelöscht. Und andere Sachen ist zum Beispiel, ich habe ein klassisches Newspaper-Layout in einem meiner drei Magazine, die ich rausbringe. Und da muss ich auf Zeichenzahl schreiben. Oh, ja. Ja, und diese Zeichenzahl dann zu wissen, auf einen Blick, aha, ich brauche 1580 Zeichen circa, hilft Ja. mir halt immens bei der Arbeit. Ja. So, Ja. und das sind alles so Sachen, die habe ich eben vorbereitet und die kann ich dann danach gucken. Und ja, so Ja. macht es das Ganze sehr viel smarter. Ich weiß noch, ich habe mal für die Stuttgarter Zeitung Kulturberichterstattung gemacht. Und dann habe ich immer am nächsten Morgen, war ja immer ein Abendevent, am nächsten Morgen den Artikel runtergeschrieben. Und ich hatte immer so 60 oder 80 Zeilen, was man halt dann in der Stuttgarter Zeitung so hat, also nicht besonders viel. Und ich habe dann immer halt das Ding runtergeschrieben, was mir verhältnismäßig leicht fällt. Und dann festgestellt, okay, und jetzt musst du um die Hälfte kürzen. Ja, und da lernt man auch viel. Also dieser Nebensatz könnte ein Adjektiv sein. Ja, also, also kürzen kann ich inzwischen. Das habe ich da echt gelernt. Aber wenn man natürlich gleich auf Ziel schreiben kann, wenn man es parallel vielleicht auch sieht, wie viel Zeichen war, wie viel Zeichen bin ich und man hat ja so im Gefühl, wie viel will ich jetzt noch erzählen dazu, ja, dann kann man vielleicht gleich ein bisschen fokussierter formulieren. Und das ist quasi der Bogen, den wir jetzt zu ChatGPT zur KI ausschlagen können. Also die KI kann nicht besonders gut Zeichen zählen. Also da kommen manchmal ein bisschen komische Sachen raus. Ich habe natürlich noch ein Tool, das gibt es ja online, dass ich Zeichen zählen lassen kann. Da muss ich leider schon mit Copy und Paste immer mal wieder arbeiten. Was aber dann ziemlich gut funktioniert, wenn er zum Beispiel jetzt nur, ich sag mal, zwei Drittel ausgenutzt hat, was ich ihm sage, der Beitrag muss um ein Drittel länger werden. Das klappt dann ziemlich gut. Ah, da habe ich aber immer, also hast du mir da den Secret Prompt, weil manchmal sage ich, mach mal ein Drittel länger oder mach mal auf so und so viel Zeichen. Und da scheint ChatGPT ein bisschen zickig zu sein, so ChatGPT non calculat oder so würde der Jurist sagen. Genau, Also kein irgendwie. Mathe-Genie. Ja. Es funktioniert bei mir ziemlich gut. Also ich gebe die Zeichenzahl vor. Es ist bei kürzeren Geschichten funktioniert es besser als bei längeren Beiträgen. Und was ich dann eben mache, ich zähle dann über dieses Tool, wie viele Zeichen hat er tatsächlich verwendet. Und die Angabe gebe ich ihm rein. Also wir brauchen, du hast, also dass er da dieses Verhältnis nochmal hat. Und dann kommt dazu eben, das ist etwa ein Drittel mehr. Und mit den Angaben funktioniert es echt gut. Und der Rest ist dann Handarbeit. Ich muss es ja eh einfügen. Ich arbeite mit dem Affinity Publisher und dann mache ich der besseren Leslesbarkeit wegen, mache ich ja Absätze. Was ist jetzt nicht so typisch Newspaper, aber das mache ich trotzdem. Und ich mache Zwischenüberschriften. Und so gehe ich dann rein und so schiebe ich mir die Sachen hin. Und wenn es ungefähr passt von der Länge her, dann gehe ich, so wie du es gerade beschrieben hast, mit deinen Kulturberichten rein und gucke halt ganz genau, was ich brauche. Und vorher, damit der Text überhaupt entstehen kann, habe ich eine klare Idee. Ich habe mindestens einen Arbeitstitel. Ich arbeite immer mit so einer Art Teaser-Text, also wie man es typisch von Zeitungen kennt. Und ich arbeite dann mit einer sehr klaren Vorgabe, was ich haben will. Und, das ist das Allerwichtigste, mein Account ist extrem auf mich gebrieft. Also ich habe diese sogenannten Instructions. Ich glaube, das gibt es erst ab dem Bezahl-Account. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Gute Frage, ja. Unter den Einstellungen. Ich meine schon vorher. So, und die habe ich halt wirklich intensiv gefüttert. Ja. Ich habe einen bestimmten Archetypen, wie ich auftrete quasi. Diese ganzen Dinge sind alle da. Und das heißt zum Beispiel auch etwas, wenn ich was Umfangreicheres habe, wie ein Magazin oder auch das E-Book, dann lege ich in ChatGPT, und das ist aber erst ab der Bezahlversion verfügbar, ein Projekt an. Und in diesem Projekt gibt es ein ergänzendes Briefing, was sich wirklich auf dieses Projekt bezieht. Es ist auch so, das ist nicht unbedingt von Anfang an perfekt. Und auch gerade wenn ich was entwickelt, ich gehe dann auch durchaus nochmal rein, ändere dieses Briefing, ergänze was oder nehme auch was raus. Und ich habe zum Beispiel am Anfang unter den sogenannten Projektdateien, die ich hochladen kann, da habe ich meine Markenstimme drin, da habe ich mein Konzept nochmal mit drin und all diese ganzen Sachen. Zu viele Dateien kann ChatGPT nicht so gut verarbeiten, weil er die natürlich immer wieder einliest, wenn ich einen neuen Chat aufmache. Aber ich habe dann auch zwischendurch bei dem E-Book habe ich einfach ganz viele rausgenommen, weil einfach klar war, um was es geht und wie es gemacht werden soll. Und habe dafür dann andere hochgeladen, um eben zu sagen, so mit denen arbeiten wir jetzt weiter. Ja, also gerade diese Instructions, also das ist sozusagen ein Vorprompt, das dann für alles gilt. Und wenn man sowas natürlich für ein Projekt, also praktisch bei GPT, bei ChatGPT heißt es, glaube ich, ein GPT, oder? Oder ist es Nee, nochmal also was ein anderes? GPT ist nochmal was anderes als ein Also ein Projekt. Projekt, okay. Also ein Projekt ist sozusagen eine Sammlung mit eigenem Briefing, sozusagen. Richtig, also man kann sich das wirklich wie so eine Projektgeschichte vorstellen. Es ist in sich gekapselt quasi, greift natürlich auf die allgemein hinterlegten Informationen deines Accounts zurück. Aber du könntest ihm auch in dem Projekt sagen, pass auf, alles andere, was du über mich weißt, vergiss mal oder sowas, sondern es geht hier nur um das, was ich dir hier sage. Und ein GPT ist so ganz typischer Assistent, so ein Helferlein für eine spezifische Aufgabe. Wunderbare Sache, aber für sowas Komplexes wie Magazin oder Buch nicht wirklich geeignet. Okay, genau. Also in Perplexity heißen die Space, ja, die GPTs, wohlgemerkt. Und ich meine, es gäbe dort auch Projekte. Soweit bin ich dort noch nicht. Da muss ich mich noch ein bisschen vorarbeiten. Ja. Ja, also ich habe mich ziemlich auf ChatGPT eingelassen und eingestellt und mittlerweile funktioniert es eben so gut, dass ich Perplexity zwar ab und zu mal nutze, aber fürs Schreiben im Regelfall bei ChatGPT bleibe. Ja, es ist halt, also es gibt halt die einen, die dann immer sagen, ja, du brauchst für das das Modell und für das das Modell und für das das Modell. Und ich habe dann gesagt, eigentlich ist es genau das, was ich erwarte, dass das sozusagen, also auch bei ChatGPT, ne, da gibt es ja auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Und eigentlich erwarte ich von dem Ding, ja, dass es sozusagen immer das Optimale benutzt, passend zu dem Prompt, was ich schreibe. Und nicht, dass ich entscheiden muss, brauche ich jetzt was Kreativeres oder brauche ich was Wissenschaftlicheres oder brauche ich was, keine Ahnung, mit mehr Weltwissen oder mit weniger Weltwissen. Und mir scheint da Perplexity eine gute Lösung zu sein, man kann dann sagen, so optimier das bitte immer, was du nimmst, ja, und dann muss ich darüber, also das ändert sich ja auch noch alle 2 Wochen, ja, also Das kommt dazu. Also es das kommt will ständig man was Neues, eigentlich, ja. also das ist jetzt genau die Art von zusätzlicher Aufgabe, wo ich finde, genau da müsste mich die KI bitte entlasten, ja. Gut, sollen wir uns mal das Beispiel anschauen, was du uns vorbereitet hast? Ja, warte. Moment. Hier einmal dahin. Mach mal die beiden Sachen auf und jetzt gehen wir mal einmal zuerst zu ChatGPT hier in die Mitte rein. Und das ist dieses Projekt, von dem ich sprach. Man hat das hier in der Seitenleiste drin, den Punkt Projekte, und man kann dann ein neues Projekt anlegen. Und ich habe das dann entsprechend benannt. Und dann, das ist das, was ich gesagt habe mit den Hinweisen. Also das ist quasi das, du siehst, es ist eine ganze Menge Text. Und hier auf der anderen Seite die Projektdateien, das waren halt zwischendurch mal deutlich mehr. Dann habe ich ausgedünnt, weil er gemeldet hat, er hat da Schwierigkeiten, das alles zu verarbeiten. Und dann habe ich hier unten angefangen, Basisentwicklung der Idee. Ich habe dann einfach, ich sag mal, ein bisschen hineingekippt, was in meinem Kopf umherschwirrte und habe gesagt, okay, was sind zum Beispiel, es ging ja um Selbstsabotagemuster. Was sind so die wichtigsten, die dringlichsten, die, und das war jetzt wieder wichtig von wegen Bezug auf meine Zielgruppe, die neurodiverse Menschen erleben, was ist das, was bei denen am meisten auftritt? Und so habe ich angefangen, erstmal zu recherchieren quasi, mir dann das Wissen in Anführungszeichen von ChatGPT zu holen. Ich nehme das nicht, übernehme das nicht ungefragt oder ohne es zu hinterfragen, sondern es geht mir einfach darum, der hat so viel da drin, auf das ich gar nicht komme. Und das ist für mich die große Arbeitserleichterung, diese Dinge einfach sortieren zu können. Und so habe ich dann eben, Anfang habe ich gedacht, ich mache so eine Art Cluster, deswegen steht hier unten auch noch das Wort Cluster drin, also zu den Mustern und. Und so habe ich dann eben immer weitergemacht, habe also dann gesagt, okay, was ist die Transformation? Ist ja wieder wichtig fürs Marketing. Also ich bin schon Von Ideensammlung über erste Konzeptionsgeschichten, über Marketing und so weiter, Business Branding, Konzeptideen und so weiter. Und so bin ich dann Stück für Stück durchgegangen, bis ich dann letztlich hier oben irgendwann war, dass ich sage, okay, ich habe jetzt dann zwischendurch das Layout angelegt. Das ist ähnlich einer Magazinreihe, die ich rausbringe. Und habe dann gesagt, okay, was brauche ich eigentlich? Und all diese ganzen Geschichten, das ist das, was ich also dann Stück für Stück gemacht habe. Und dann auch zum Beispiel hier, ich habe auch das Thema Kampagnenaufbau. Ich hatte eine Idee und es gehört ja zum Projekt dazu. Ich habe diese Idee und das ist auch meine Arbeit mit jetzt der KI. Ich fange jetzt nicht an, die erst irgendwo wieder groß zu parken oder sonst was, sondern ich gehe da rein, nehme mir, was weiß ich, 10 Minuten Zeit. Ich habe auch so nette kleine Würfel hier stehen, also mit Uhrzeiten oder mit Minuten drauf. Die drehe ich mir dann um, damit ich mich also nicht in diesem Rabbit Hole dann verliere. Und gehe dann einfach hin und sage, okay, ich muss noch das und das machen. Was hast du da als Idee? So gehe ich halt immer weiter durch mit den Geschichten. Und in jedem Chat, der dann durchaus auch ordentlich länger haben kann, habe ich diese Sachen entwickelt. Und ich versuche das, das ist bei Projekten auch nach meiner Erfahrung wirklich wichtig, halte die Chats sauber. Also mach ein Kernthema und dann gehst du lieber in einen neuen Chat. Und du kannst in jedem Chat, kannst du ja sagen, bezieh dich bitte zum Beispiel auf Projektdatei Name 1 und Name 2. Und als Besonderheit will ich das und das haben. Das stelle ich immer an den Anfang. Und dann ist wirklich klar, das ist das, was jetzt das Briefing im Detail ist für diesen Chat. Dann gehe ich weiter mit den anderen Geschichten. Cool, ja. Und was man auch machen kann, wenn man zwischendurch nochmal ein Dokument hat, bei dem man sagt, ja, da stehen jetzt bestimmte Sachen drin, die würde ich gerne für mich adaptieren, dann kann man das im Chat ganz normal auch nochmal mit hochladen. Also man ist sehr flexibel, aber eben in diesem Cluster des Projektes. Und das hilft beim Arbeiten, weil ChatGPT dann auch nicht abwandert, gedanklich. Und für neurodiverse Menschen finde ich KI unfassbar gut, weil sie uns ein Stück weit nötigt, uns vorher zu überlegen, was wir erreichen wollen, wo wir hinwollen. Und dann, wenn du den Prompt schreibst, je klarer du bist, desto besser ist das Ergebnis. Es ist keine neue Erkenntnis, aber für jemanden, der da oben ständig in tausend Richtungen funkt, ist es hilfreich. Also die vorhin schon mal erwähnten Leitplanken. Ich kümmere mich jetzt genau um das Thema, da gehe ich hinein, dafür schreibe ich und dann passt es. Also das finde ich auch einen interessanten Gedanke, dass sozusagen der Einsatz des Tools einem selber diszipliniert. Das ist ja jetzt vielleicht nicht nur für neurodiverse Menschen, sondern jetzt für jeden, der vielleicht auch mal zum Prokrastinieren neigt oder der whatever viel zu tun hat oder so. Also alles, was ein bisschen mehr Fokus bringt, ist wahrscheinlich nicht schlecht an der Stelle, ja. Absolut. Und wie gesagt, mit diesem Würfel, das ist jetzt so mein Trick, den ich für mich irgendwann gefunden habe, zu sagen, ich hänge da nicht drin und mache immer noch weiter und habe dann vielleicht Gedanken, die sich auch überschneiden, sondern ich bleibe halt bei dieser einen Geschichte. Ja, cool. Ja. Und ist das jetzt auch schon die Ste also erzeugt jetzt ChatGPT auch die Texte selbst? Oder Ja, ist das, also. also da sind re die realen Texte dann drin? Genau, also ich hatte Also zum nicht nur Beispiel. bei der Werbe-E-Mail oder so. Nein, nein, also ich habe jetzt zum Beispiel bei dem E-Book noch ein Glossar angehängt. Also so eine Art Mini-Bibliothek. Jetzt lädt er halt einen Moment. Können wir mal reingucken, ja, genau. Genau. So. Und ich habe dann irgendwann, ich hatte ja hier oben, du siehst es also ordentlich lang hier, die Geschichte. So, und ich habe jetzt hier gechattet zur Überarbeitung der fertigen Story und so weiter. Also noch das, was mir noch fehlte. Und dann habe ich irgendwann weiter unten eben gesagt, weil ich in dieser Überarbeitung war, jetzt muss ich mal kurz gucken. Editorial habe ich noch damit geschrieben, also vorgeschrieben lassen. Und ich habe dann irgendwann, also so schnell finde ich es jetzt nicht, aber ich habe eben gesagt, wie er damit bestimmten Sachen umgehen soll. Also zum Beispiel Salespage überarbeiten. Ich frage auch ChatGPT, ist es jetzt sinnvoll, in diesem Chat, in dem wir gerade sind, wenn ich jetzt innerhalb eines Projektes bin, hier weiterzuarbeiten mit Thema X, was jetzt neu kommt, oder was wir machen. Und er sagt mir dann ganz klar, wenn wir hier weitermachen, wir haben den Vorteil, wir haben, was weiß ich, wenn wir neu machen, er gibt mir sozusagen einen Rat, macht eine konkrete Empfehlung, zieht ein Fazit. Und das ist halt alles, was ich haben muss, ja. Und das ist das, was wirklich, wirklich cool ist an der Geschichte. Also Sehr gut. man darf mit ChatGPT tatsächlich durchaus so umgehen, als wenn es ein Sparringpartner ist, der neben einem sitzt, mit dem man in Dialog geht. Und das hilft gerade Solo-Selbstständigen extrem, weil die dadurch nämlich nicht mehr ja immer nur im eigenen Saft kochen und dann einfach den Vorteil haben, dass sie wirklich ja mit jemandem dran arbeiten können. Und ich kann ChatGPT natürlich auch sagen, neigt ja so ein bisschen dazu, hey, du bist toll und sonst was zu machen, dass man ihm klar sagt, sei bitte wirklich analytisch, sei sehr klar, sag mir auch, wenn irgendwas nicht so toll ist, damit man dann an den Kern rankommt. Ja, aber sonst wird man eher umschmeichelt, ne? Und Genau. Tut ja auch mal gut, hilft aber ja. nicht, wenn man, ich sag mal, mit sehr klarem Blick auf ein bestimmtes Ziel hinaus will. Ja. Du hast jetzt in einem Chat, da stand irgendwie noch, mit dem und dem machen wir morgen weiter. Vielen Dank bis hierhin oder so. Da gibt es ja gerade die Story, oder die gibt es jetzt schon seit ein paar Wochen, dass man mit Danke sagen Millionen von Dollar Kosten für, also nicht jeder Einzelne, aber alle zusammen, die Danke sagen, ordentliche Kosten für OpenAI da erzeugt. Hast du da, ist das einfach dir ein Bedürfnis oder? Also zum einen ist es so, ich kann Einbildung sein, meine persönliche Erfahrung, wie auch immer. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich auf dieser Ebene bewege, dass man sozusagen, ich sage mal, respektvoll, höflich miteinander umgeht, dass ich insgesamt bessere Ergebnisse bekomme, weil ich eben eine Grundtonalität halte. Weil die Grundtonalität ohne mal ein Bitte oder ein Danke ist natürlich mach, mach, mach. Und das kann eine KI mit Sicherheit verkraften, ja. Also das ist jetzt nicht das Problem, die nimmt da keinen seelischen Schaden. Aber für mich ist es natürlich auch was anderes. Das ist aber, wie gesagt, eine Sache der Persönlichkeit. Wenn ich jetzt jemanden sagen müsste, mach, mach, mach, fühle ich mich nicht gut damit. Und ich streue da keine Blümchen aus, darum geht es mir nicht, sondern ich sage sehr klar, deine Aufgabe ist. Und ich sage aber dann auch mal, danke für die Inspiration. Weil das ist wiederum ein Signal, so sehe ich das dann, dass er sagt, okay, das geht in die richtige Richtung, das hat ihr gefallen, da können wir weitermachen. Und dann sind manchmal in diesen kleinen Antworten, die dann immer noch kommen, und das sind ja die diskutierten, die Token kosten, da waren manches Mal noch Dinge drin, dass ich sagte, oh wow, diese Bemerkung, mit der kann ich jetzt richtig was anfangen. Und deswegen in Maßen, klare Prompts von wegen hier, ist es schön, wenn du mir Honig um den Bart schmierst, den nicht vorhandenen, aber lass uns bitte klar und strukturiert und analytisch arbeiten. Das muss man in Projekten ab und zu wiederholen, weil er ja diese Programmierung dahinter hat, sehr nett zu sein, aber es funktioniert. Okay, also sozusagen ein Danke mit qualitativer Funktion sozusagen. Das ist gut beschrieben, ja. Gut. Wollen wir uns das andere Beispiel noch anschauen, wie das dann in Notion aussieht? Das ist das in Notion, genau. Und zwar, also das ist jetzt so ein Beispiel aus dem E-Book. Ich habe das jetzt vom Status her nochmal auf Idee gesetzt, weil ich euch gleich was anderes oder dir jetzt gleich was anderes zeigen will. Und das ist aber die Struktur, die ich da drin habe. Das kann man auch als sogenannte Vorlage anlegen. Das heißt, ich muss das jetzt hier nicht jedes Mal von Hand schreiben, sozusagen da reintippen, sondern ich habe eine entsprechende Vorlage. Und das Ganze beginnt bei mir im Rahmen dieser Content-Ideen. Und das ist das, was ich sagte, dahinter steckt eine Datenbank, aber ich kann mir verschiedene Ansichten bauen. Und hier sammle ich zum Beispiel meine Ideen und wenn ich weiß, auf welchen Kanal ich das packen will, dann ist dieser Kanal direkt da. Also das ist zum Beispiel ein Gastbeitrag, das ist dann dieses oder jenes, das schreibe ich mir einfach da rein. Und wenn ich dann in so ein Ding hineingehe, beziehungsweise hier eine andere Filterung noch auswähle, dann habe ich zum Beispiel hier eine Filterung nach Produkt. Das ist jetzt meine Anpassung. Manchmal habe ich ja Content, der zu einem Produkt gehört. Und manchmal ist es Content, der einfach auf einen Kanal wie LinkedIn gehört. Und deswegen habe ich da diese Unterscheidung. Und für mich, das ist eine Erweiterung dieser Vorlage, die ich gemacht habe. Okay, Und also hier habe ich Produkt zum. ist das Magazin sozusagen. Das ist jetzt speziell das Ja. gefiltert nach dem Ja. E-Book. Also ich habe entsprechende Ah, Filter nach E-Book. reingesetzt, damit. Also die erste Ansicht war ohne diesen Filter, das war so allgemeine Ideensammlung. Diese Ansicht ist mit dem Filter wirklich nur nach dem Produkt. Und das Produkt habe ich hier ausgewählt. Und ich kann aber jetzt auch zum Beispiel, wenn ich fange ja jetzt gerade mit der dritten Ausgabe meines Hauptmagazins an. Das heißt, hier mache ich dann eine neue Gruppe, die dann das Magazin hat. Und dann kann ich da drin die Sachen auch wieder sehen. Okay. Auf einen Blick, also ein Klick, ein Ah, Blick. cool. Ja. Okay. Ja. So, und das ist das, was ich hier aufgemacht habe. Und das ist eben einfach, hier oben habe ich verschiedene Sachen. Ich habe hier hinter aber auch noch hinter den Details, also Notion kann seit einiger Zeit die Ansichten, die kann man sich ganz gezielt einrichten. Und da sind noch eine Menge andere Sachen drin, die ich jetzt aber gar nicht brauche. Und ich habe, also das fülle ich am Anfang einmal aus und dann habe ich hier eben die Geschichten, ich habe hier meine Sachen drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Recherche, das muss nicht immer viel sein. Das kann auch sein, dass es mal ein langer Text ist. Dann kann ich das genauso einklappen. Aber es ist eben einfach, woher kommt das eigentlich? Was will ich? Was ist die Idee für diesen Abschnitt im Buch? Oder der Inhalt dann. Das heißt, mir kam eine Idee auf, bei mir im E-Book gibt es eine sogenannte Space Pizza. Muss man jetzt nicht im detailliert beschreiben. Aber warum will ich das aufgreifen? Das war für mich einfach ein Anker. Und dann die Texte zum Beispiel. Manchmal kopiere ich mir den Rohling von ChatGPT hier rein. Zum Beispiel, wenn ich nicht direkt weiterarbeiten kann, damit ich einfach dieses Ding nicht wieder suchen muss und pack mir den Link vom Chat dazu. Und eben, was ich auch mache, den finalen Text aus dem Publisher einfach hier rein, damit ich, das ist vor allen Dingen auch nochmal eine Absicherung, sollte mit dieser Datei, an der ich arbeite im Publisher, irgendwas passieren, also auch wenn ich die gesichert habe, aber wenn irgendwas wirklich schief geht, ich habe es. Und es hat noch einen Vorteil, zeige ich dann gleich an einer anderen Stelle, warum ich das mache. So, dann nehme ich zum Beispiel die Bilder, da mache ich einfach Screenshots aus dem fertigen Heft, warum habe ich das hier drin? Oder ich habe hier bestimmte Illustrationen eingearbeitet und diese Illustrationen zeige ich dann eben einfach. Manchmal habe ich Textboxen, die abgehoben sind und so weiter, oder ich habe eben häufig Zitate drin und das sind Sachen, die packe ich mir einfach hier rein. Und wenn ich jetzt weitergehen will und sage, ich gehe Richtung Vermarktung, also was will ich zum Beispiel machen, dann kann ich einfach sagen, ich lege mir dann eine neue Geschichte an. Hier drunter sind diese Vorlagen, zum Beispiel ein Blogpost, der hat jetzt einfach dieses Zeichen davor. Ich möchte das Zitat aus dem Muster der Selbstoptimierung verwenden. Und dann packe ich das Zitat da rein und dann schreibe ich mir zum Beispiel Sachen auf, warum ich das so machen will. Und dann habe ich hier alles auf einen Fleck. Ich habe es wieder mit dem Produkt verknüpft, habe hier in dem Fall den Kanal drin, habe es jetzt noch auf Idee und habe deswegen noch kein Veröffentlichungsdatum. So. Und das ist das, wie man sehr, sehr charmant in dieser Kombination eben arbeiten kann. Hier eben die ganzen Sachen pflegen, aufbewahren. Und ach so, was ich noch genau, was ich hier noch, ich habe hier zum Beispiel einfach diese Seite, die wir uns vorher angeguckt haben, also diese Seite, habe ich hier einfach verlinkt. Das heißt, der gesamte Inhalt, der ist jetzt einfach auf einen Klick auch erreichbar. Ich muss dann nicht neu suchen. Und das macht für mich Notion so unglaublich charmant. Ne? Ja, ich habe so ein ähnliches Problem gehabt, wie du mit diesen vorgegebenen Strukturen. Ich habe mich ja intensiv mit dem Thema Getting Things Done, also mit dieser Selbstmanagement-Methodik befasst und habe dann auch so ein GTD, so eine Vorlage nach Notion reingezogen und war dann sofort von dem Ding total erschlagen. Ja, da müsstest du dich erstmal ein paar Stunden damit befassen, wie das jetzt genau funktioniert und was genau wo auftaucht und so weiter und so fort. Und wenn man sich das aber natürlich selber nach seiner eigenen Struktur macht. Also ich bin jetzt eigentlich schon, ich hab dann vor einer Weile dachte ich, ja, jetzt mal wieder Notion oder Obsidian und so und habe dann doch wieder beschlossen, also es gibt bestimmte Dinge, die mache ich in Google Notizen, immer wenn es einen Alarm haben muss. Also wenn ich jetzt alle 8 Tage posten will, dass es eine Morgenrunde gibt um 7:30 Uhr und so weiter am Mittwoch. Dann mache ich mir da einen Alarm mit dem Text und dann kann ich, egal wo ich bin, kann ich das zu LinkedIn und oder Xing einfach reinschmeißen und kann das dann mal posten. Ja? Und also alles, was irgendwie einen Alarm hat. Passwörter habe ich auch in einem der beiden Tools gesichert. Also ich benutze kein Passwort-Safe, sondern solche Dinge oder halt irgendwelche Pins oder Mitgliedsnummern oder sowas. Das hatte ich früher in Evernote und habe das aber alles da rausgezogen, weil Evernote irgendwie nur nervig war und dann sagt, jetzt hast du wieder ein neues Handy, jetzt musst du das alte Handy abmelden, das alte Handy ist aber kaputt und Also es war alles Fummelei, ja. Und Ja. da habe ich gesagt, so, das ist jetzt Schluss, das kommt jetzt da irgendwo rein. Und ich habe halt Google Docs für echte Dokumente, ja. Also in der Regel oder alles, was ich schreibe. Also wenn ich was schreibe, schreibe ich das nicht in irgendwie Word oder Open Office oder LibreOffice oder sonst wo, sondern eigentlich alles, was ich schreibe, schreibe ich da. Und es gibt halt einen Zettel, der heißt N. Das ist dann einer, da fange ich immer an zu schreiben und dann kopiere ich den und sichere den unter dem Namen der Notiz. Oder ich sichere ihn gar nicht, weil ich es nur einmal brauche, ausdrucken, jemand schicken, fertig und ich brauche braucht es nicht zu speichern, dann lasse ich es einfach stehen und überschreibe es das nächste Mal oder ich kopiere es mir dann eben unter dem richtigen Namen raus. Und den Enddingens habe ich direkt oben im Browser immer anklickbar, dass das halt ganz fix geht. Also bisher arbeite ich so, aber ich muss zugeben, ich habe natürlich auch keine so komplexen Anforderungen wie du. Wir machen zwar auch eine Zeitschrift, aber da muss ich nicht entscheiden, was dann wo steht und so. Ja, also da habe ich meine eigenen Abläufe, aber da brauche ich nur eine Tabelle, sage ich mal. Ja, und das ist das Wichtige und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, also mich mit den Menschen wirklich hinzusetzen und zu gucken, was brauchen sie eigentlich. Ja, also diese Geschichte mit den Magazinen, mit dem E-Book, das machen nicht so viele Leute. Also muss ich denen ja das auch nicht auf den Tisch kippen und sagen, hier, ich habe hier das super tolle System oder irgendetwas. Sondern es geht eben tatsächlich darum, was brauchst du, was ist dein größter Schmerzpunkt, wo hast du die meisten Verluste, also Energieverluste, Zeitverluste durch zum Beispiel lange Suchen. Was ist für dich besonders nervtötend, weil du immer als Problem hast oder als Herausforderung hast? Und diese Geschichten, also ich habe das Produkt netterweise Standortbestimmung genannt, ist tatsächlich so eine Bestandsaufnahme, um erstmal zu gucken, über die verschiedenen Business-Bereiche hinweg, wo brennt es eigentlich? Denn ganz oft ist es so, wir haben ja so einen gewissen Verdrängungsmechanismus, also kenne ich von mir natürlich auch gut, dass wir sagen, ja, eigentlich sollte man mal, aber ja, und man schiebt es dann weg. Und dann, wie man vorhin mal sagt, das mit den Textbausteinen, man macht dann zum fünften Mal irgendetwas und hätte es eigentlich längst ganz anders lösen können, viel smarter lösen können, aber man hat sich nicht dran gesetzt. Oder auch Publisher. Ich habe neulich überlegt, ich werde ihn ja weiter benutzen und ich benutze ihn ja zunehmend. Also lohnt es sich jetzt für mich inzwischen, weil ich die Entscheidung getroffen habe, wirklich beim Publisher zu bleiben, nochmal zu sagen, okay, ich mache so eine Art Kurs, gehe noch einmal von unten durch und lerne nochmal bestimmte Sachen, die ich sonst vereinzelt raussuche. Und was ich eben auch gemacht habe, Dinge, die ich rausgesucht habe, auch zum Beispiel für meine Webseite, wenn ich bestimmte Sachen anlegen muss, die ich aber nicht jeden Tag brauche quasi, die habe ich in der Dokumentation drin. Also in Notion. Und dann rufe ich mir das auf und dann weiß ich, ah ja, so war's. Und das sind so Sachen, die Strukturen müssen zu einem passen. Und die Abläufe müssen passen. Also Strukturen und Strategien und die Prozesse. Erst wenn das ineinander greift, hast du ein Arbeiten, was dir auch noch Luft lässt zum Atmen. Ja, klar. Es ist ja auch, also wir haben ja einmal festgestellt, also einer meiner Lieblingssprüche, der passt jetzt hier nicht so hundertprozentig, aber er tangiert ist die Frage. Ich sage immer, weil die meisten Leute, die irgendeine Aufgabe haben, also sei es jetzt Selbstmanagement oder sei es irgendwie ein Magazin rauszubringen oder, die sagen halt immer, ja, welches Tool benutzt du? Ja, das ist wie wenn man. Ich sage immer, das ist wie wenn du Picasso fragst, welche Marke an Pinseln und Farben er hat. Ja, das spielt vielleicht ab irgendeinem Punkt eine Rolle, aber das macht Exakt. dich halt nicht zum Picasso. Das heißt, Ja. mein Lieblingsspruch ist, a fool with a tool is still a fool. Ja, also wenn ich ein Werkzeug habe und ich weiß, ist es eigentlich das Richtige. Meine Lieblingsanekdote, 1988 war ich in den USA und eine hatte ihr Paper in eine Tabellenkalkulation geschrieben, weil sie kannte halt nur die Tabellenkalkulation und hat dann ihr Paper da reingeschrieben. Und es hat wohl irgendwie funktioniert, das dann auszudrucken oder so, weil das haben wir natürlich alles, obwohl alle irgendwie eine Mailadresse hatten, haben wir unsere Paper dennoch in Papier am Ja. 12-Nadeldrucker oder 24-Nadeldrucker ausgedruckt dann Ich abgegeben. Ja, erinnere mich an das Geräusch, ich habe es noch im Ohr. ja, ja. Ja. Ja. Und da waren die Ohren auch noch jung, da war das besonders ätzend. Ja. Ja. Und an die muss ich dann manchmal denken, ja. Und wenn Leute, Ich kann eh Leuten nicht zugucken, wenn sie im Internet rummachen. Ja, dann denke ich immer um Himmels Willen, ja. Wenn ich so agieren würde, fände ich das Internet auch doof. Ja. Und ich bezweifle nicht, dass andere, wenn ich irgendwas mache, auch sagen würden, so machst du das noch, ja. Also man muss da, glaube ich, wirklich dauernd, so wie du sagst, dann nochmal hergehen und sagen, was kann das Tool denn noch? Ich weiß noch früher, als ich damals noch DOS-Word gelernt habe oder so, da habe ich dann immer gesagt, so, jetzt will ich noch wissen, wie das geht oder so. Ich hatte da wirklich ein Buch, wie Word geht, und dann wusste ich, was gibt's alles. Und dann habe ich bei irgendwelchen Sachen gesehen. Ich habe jetzt kürzlich, ich bin ganz stolz, muss ich mir sagen, gerade sagen, ich habe kürzlich gelernt, wie man Serienbriefe mit Google Drive macht. Ja, du brauchst zwar irgendein komisches Extra-Plugin, ja, da kann es nicht irgendwie von selber. Bei OpenOffice bin ich dran gescheitert. Da habe ich es nicht hingekriegt. Also ich habe es mal hingekriegt und dann das zweite Mal nicht mehr, ein paar Jahre später. Und ich habe, glaube ich, innerhalb von einer Stunde hatte ich alles fertig. Ja. Inklusive Text schreiben und Datenbank Das herrichten. ist Und ja dieses smarte ja. Arbeiten, also sich Und zu überlegen, ne? jetzt denke ich, und jetzt, ich musste dann Jetzt. zwar ein bisschen tricksen, weil er immer nur 10 Stück gemacht hat. Dann habe ich halt die Tabelle aufgeteilt und habe immer 10. Ja, weil ich brauche das einmal im Jahr, sage ich mal, Ja. ne, um am ein Batch Rechnungen für eine Zeitschriftenabo zu schreiben. Ja, da hole ich mir nicht das Abo. Ne? Also das macht Das keinen ist aber Sinn. Wenn genau ich der das jetzt Punkt. dauernd brauchen würde, würde ich Ja. mir in der Tat das Abo holen, weil dann immer die nächsten 10 rüber zu kopieren, ist dann schon ein bisschen fummelig. Aber hey, ne, wenn ich nur 30 Abos zu verschicken habe, ist das schnell gemacht. Ja. Genau das ist der Punkt, zu Ja. gucken, was brauche ich Ja, eigentlich und nicht, genau. was sagen andere, was so alles toll ist oder was man Ja, angeblich oder genau. sonst was. Ich bin da die ersten Jahre so drauf reingefallen, weil ich eben ja mit großen staunenden Augen quasi Ja. vor dieser Online-Business-Welt stand und Ja. gedacht habe, so, oh ja, du brauchst dies, du brauchst das. Ich habe viel, viel Geld investiert für Dinge, die ich überhaupt Ja. nicht brauchte. Ja. Also es wäre wunderbar ohne gegangen und ich habe Ja. irgendwann, weil das so in mir so ein nagendes Ding war, habe ich gesagt, okay, was kannst du jetzt tun? Also ich habe zum Beispiel Ja. heute keinen Anbieter mehr wie Digistore, Elopage, auch nicht, Applify heißen sie jetzt inzwischen Ja. und so weiter, sondern ich habe es anders gelöst, genau zu dem Bedarf passend, den ich habe. Und das macht die Sache so viel charmanter, weil es mir wirklich ein paar tausend Euro spart. Ja, Und also das. man kann da mit Abos kann man ja sich ruinieren sozusagen, ne? Ja. Oder mit Ankauf von Software. Susanne, wir haben sozusagen die Stunde sogar schon gerissen, ja. Und hier poppt sogar was auf, dass ich in 5 Minuten mit jemand anders rede. Zwar nicht noch mal eine Stunde, glücklicherweise, aber das hat großen Spaß gemacht und wir haben, denke ich, einige Tipps den Leuten oder Anregungen gegeben. Und wenn ihr halt genau diese tausenden Euro nicht ausgeben wollt und jemand braucht, der euch hilft, sozusagen für eure Bedürfnisse was zurecht zu ziselieren, dann sucht doch die Susanne Krüger bei LinkedIn oder sonst wo und dann findet ihr sie oder eben bei Travel Your Life Your in life. Business Schrägstrich Susanne, genau. Und dann findet ihr die da. Liebe Leute, wenn ihr bei diesem Cast mit Überlänge, ja, Pod- und Videocast mit Überlänge bis hier hingekommen seid, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Ihr gebt uns 2 Daumen nach oben und 6 Sterne, ihr wisst es. Wenn bei euch nur ein Daumen nach oben geht und nur 5 Sterne, glaube ich, muss mir mal einen neuen Gag ausdenken, dann ist das vollkommen okay. Wir freuen uns, dann können uns andere auch finden und auch eine Stunde ihres Lebens hoffentlich beim Spaziergang im Grünen, beim Audio oder beim Relaxen am Abend mit uns verbringen hier. Ja, liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein und vielen Dank, Susanne. Bye bye. Herzlichen Dank. Ciao.